Alle, der ganze Saal, auch da hinten in den letzten Reihen. Am 24. September 1993, Ruhe, ist der größte Musiker unserer Szene von uns gegangen. Ich habe ihm ein Lied geschrieben, das ich nur ihm alleine widme. Das Lied heißt Septembertag. Wir dürfen niemals vergessen, was Ian Stewart für unsere Bewegung getan hat. Rest in Peace, Ian Stewart. Septembertag!